Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Verbindungsadverbien Darum, deswegen, daher Übung 5 Ein Beschwerdebrief Was ist richtig? Kreuzen Sie an, hören Sie dann und vergleichen Sie. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Brief von meiner Nachbarin bekommen. Hör mal. Sehr geehrter Herr Thaler, gestern haben Sie zum dritten Mal in dieser Woche eine Party gefeiert. Es war wieder sehr laut, deshalb konnte ich nicht schlafen. Ich habe nichts gegen Partys und gegen junge Leute. Deshalb habe ich bisher auch noch nichts unternommen. Aber jetzt reicht es mir. Ich habe Sie schon bei den letzten Partys und auch gestern Abend mehrfach gebeten, die Musik leiser zu stellen. Trotzdem haben Sie das nicht gemacht. Jetzt sage ich es Ihnen zum letzten Mal. Stellen Sie das nächste Mal die Musik leise, sonst rufe ich die Polizei. Mit freundlichen Grüßen, G. Wilms. Immer diese Spielverderber, also wirklich, ist unglaublich.